Podcast in der Abstracta. So, ja. Der Biografie mit und von Wizards of Avignon. Der April geht weiter und langsam nähern wir uns dem 23. Und in Deutschland ist der 23. ein Festtag zu Ehren des heiligen Georg, also der Georgstag. Und hier bei uns, da gibt es Djurdjevdan. Das ist in etwa dasselbe. Leider, wenn ihr auf Wikipedia geht, dann findet ihr Georgstag. Und wenn ihr dann auf Serbisch klickt oder so, dann habt ihr Djurdjevdan. Wobei auf Serbisch, leider auf Kyrillisch. Und der Unterschied zwischen St. George's Day oder wie auch immer die Engländer das sagen würden, oder Georgstag in, also hier in Nordwesteuropa, sagen wir es mal so, ist der, dass wir hier unten den Tag nicht am 23. April, sondern am 6. Mai feiern. Und zwar, das könnt ihr auch nachlesen. Zum Glück wurde das dann auf der englischen Wikipedia-Seite korrigiert. Und zwar, die schreiben dann: This day is May 6 for Eastern Orthodox Old Calendarists who use the Julian calendar. Und wir hier feiern den Georgstag am 6. Mai. Und der Tag ist eigentlich symbolisiert für die Roma den Tag des Lebens. Da wird sehr früh aufgestanden, dann geht man nach draußen, um, solange es noch Frost gibt, also dieser Frühlingsfrost, solange alles noch nass ist, damit wäscht man sich dann das Gesicht. Wobei heute mit der ganzen Radioaktivität von Japan und sowas ist das vielleicht nicht empfehlenswert, leider. Auf jeden Fall ein sehr schöner Brauch. Danach wird zu Gott gebetet. Dann isst man den ganzen Tag nicht, bereitet aber das Essen vor und dann irgendwann am Abend, ich weiß jetzt nicht ganz genau, um welche Uhrzeit das anfängt, ich glaube, das ändert sich auch von Mai zu Mai, dann gibt es eine Riesenfete. Und wenn ihr mal Zigeuner in eurer Umgebung habt, dann geht mal am 6. Mai am Nachmittag zu denen, denn das sind die besten Feten überhaupt. Und worüber ich heute reden möchte, ist Roma-Musik. Und zwar fangen wir mal an. Ich stelle euch mal ein paar Roma vor, die wir hier in Südosteuropa haben. Und zwar, ich fange an mit einem Film. Nicht jetzt mit einer Band, sondern der Film heißt Wer singt dort? Koto Tamo Peva wird es heißen. Ist ein serbischer Film, also ex-jugoslawischer eigentlich. Und mit sehr, sehr guten Schauspielern. Unter anderem mit zwei Zigeunern, also mit zwei Roma, die wirklich Roma sind und die wirklich Roma-Musik auf Serbisch gesungen haben. Oder zu der Zeit noch Serbo-Kroatisch. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt des Liedes. Und falls ihr den Film findet, ich habe schon mal über den geredet, dann solltet ihr ihn auf jeden Fall anschauen. Es gibt auch Subtitles für alle Sprachen. Auf Deutsch gibt es auf jeden Fall. Ich weiß, dass es auch auf Französisch gibt. Und wenn ihr keine Lust habt, den Film zu suchen, dann schickt mir eine Mail und ich sende euch den Film per Post. Also viel Spaß jetzt mit diesem ersten Ausschnitt. Narod sprema Putina sama, sve će valjda nema, same sve će valjda nema, nema Also auf jeden Fall super Song, finde ich. Und ich weiß nicht, ob ihr das so empfindet, aber ich finde, dass die meisten Roma eine wirklich geile Stimme haben zum Singen. Egal was die singen, das klingt immer gut, die haben keinen Gesangsunterricht, aber die treffen jede einzelne Note. Vielleicht ist das ein Vorurteil, so wie Afroamerikanische und Leute aus Afrika und so können schneller laufen als die Weißen und tanzen besser. Ich mag solche Vorurteile, die nichts Schlechtes über eine Nation sagen, sondern was Gutes. Auf jeden Fall, der Urteil für mich steht auf jeden Fall. Ich war auf mehreren Roma-Partys. Ich war auch, also ich habe ja schon vor ein paar Tagen über die Roma-Convention geredet, wo die Roma bei meiner Tante im Lokal sich paar Mal jährlich treffen und über die Integration der Roma in die EU zu reden. Und das hier betrifft, also das, also diese Convention betrifft eigentlich Roma aus Osteuropa. Und danach gibt es dann immer eine Fete und viele von denen singen und die meisten spielen mindestens zwei Instrumente, wenn auch dieses kleine Ding, Ding, Ding, Dingsbums, wie auch immer das auf Deutsch heißt. Ich finde es einfach nur geil. Nun kommen wir zu einem anderen Roma, der kommt aus Nisch, aus einem... Also auch aus Serbien, aus einem sehr, sehr netten Städtchen, die wirklich gute Leute hervorgebracht haben, also jetzt nicht nur Sänger, sondern auch Künstler. Ich mache jetzt mal ganz kurz Werbung für den bekanntesten Künstler, der heißt Sava Šumanović. Und der ist ein Künstler, der mit den Impressionisten in Paris damals Impressionismus nicht herausgebracht hat, aber der hat eben so gemalt wie die Impressionisten und wurde dann bespuckt und ausgebuht und sowas und heute kennt man ihn und nicht die Leute, die ihn da runtergemacht haben. Der kommt auch aus dem Städtchen, das heißt Niš. Der Künstler, den ich euch vorstelle, der ist 2008 gestorben. Leider, die Konzerte waren immer sehr emotionell bewegend, auch wenn er teilweise in Roma-Sprache singt. Welcher Teil der Roma-Sprache, ich weiß es nicht, da bin ich nicht wirklich ein Spezialist. Auf jeden Fall, der Mensch heißt Šaban Bajramović und hier ist ein ganz kleiner Ausschnitt eines Songs, das heißt I Barval Pudela. Und das ist auf Roma und ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Also viel Spaß. I Barval Pudela Čaje Obrčim perela, me tuđa krava čaje, mam dete ave. Und das Lustige ist, der Spot auf YouTube, weil ich schaue mir das immer auf YouTube an, die haben einen Film genommen, den kann ich euch wirklich empfehlen, der heißt Baraka. Und die haben halt eben Teil des Films genommen. Ich weiß nicht, ob ihr Baraka kennt. Sollte man auf jeden Fall kennen. Und naja, wenn ihr es googelt, versuchen wir es mal gleich. Wird auch wirklich Baraka geschrieben, ist aus dem Jahr 1992 und ich weiß nicht, ob ihr den Direktor Ron Fricke kennt, der hat schon mal davor einen Film gemacht. Und zwar, das ist wie so ein Dokumentarfilm mit Hintergrundmusik oder echten Ton. Der geht halt eben überall in der Welt herum und filmt Sachen, die sind einfach nur atemberaubend. Und glaub mir, der erste Film dauert ungefähr 40 Minuten. Als wir da aus dem Kino rauskamen, hat keiner von uns geredet. Wir waren alle in Gedanken. Dann, als Baraka rauskam, da waren wir ein paar Jahre später wieder im Kino. Jetzt nicht 92, da war ich noch, also ich habe beide Filme erst vor vielleicht 7, 8 Jahren gesehen. Aber als wir da rauskamen, da waren wir wirklich einfach nur, wow, was für ein Mensch. Und ich finde es super, dass sie für diesen Shaban Bajramovic Lied, also für dieses Lied, einen Teil des Films Baraka genommen haben. Und ich kann euch den Film wirklich empfehlen. Wenn er mal irgendwo im Kino läuft, sollte man sich den auf jeden Fall im Kino anschauen. Denn was der Mensch gefilmt hat, ist eigentlich nur wahnsinnig. Und wieso das wirklich wahnsinnig ist, dass er seine Filme nicht, wie kann man das jetzt sagen, der geht jetzt nicht einfach raus und filmt irgendwas, sondern der geht in die Extreme und wartet, bis er den richtigen Moment hat. Und so dauert jede Filmproduktion über 5 Jahre. Und jetzt stellt euch mal vor, 5 Jahre Filmmaterial, um dann einen Film von einer Dauer von 96 Minuten herzustellen, mit den besten Bildern davon. Also hier auf Wikipedia, auf der Deutschseite, wird er als ein Experiment, was ist das denn für ein Wort? Ah, experimenteller, okay, super, ich kann nicht mal lesen. Also experimenteller Dokumentarfilm dargestellt und ich sage einfach, ja, also Baraka wird mit einem K geschrieben, kein CK, kein C, also einfach nur so, wie man spricht, B-A-R-A-K-A, mal draufgehen, mal gucken und wenn ihr es nicht im Kino sehen wollt, dann kauft euch den Film oder ich kann es euch, wie gesagt, auch senden. Wobei ich denke, dieser Film hat wirklich verdient, eine Originalfassung zu haben. Also man sollte sich das nicht im Internet runterladen, denn der Film ist eigentlich zu sehenswert, zu erstaunlich. Und also das ist ein Film, der hat keinen Plot, der hat keine Handlungsstrang, der hat keine Hauptdarsteller, der hat keine Dialoge und auch keine Erzählstimme. Es ist, also die schreiben es hier wirklich richtig auf Wikipedia, auf der deutschen Seite, wer immer den Artikel geschrieben hat. Es ist eine globale Zusammenstellung, Natur, Schauspiel, Schicksal, Leben, das Treiben, den Menschen und den Heimatplaneten Erde. Und damit kommen wir zum dritten Künstler, über den ich reden möchte. Und zwar, das ist auch eine Roma, die wurde in der Makedonien, also in Mazedonien geboren, und zwar nicht das Griechische, sondern das Balkanische. Das heißt heute, ich glaube, the former Republic of Macedonia oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, also auf jeden Fall haben die so einen super langen Titel. Die haben Leute, wenn die mal Formulare ausfüllen sollen. Naja, sie ist eigentlich eine der bekanntesten hier. Und das Lied, das ich euch spiele, habt ihr sicherlich schon mal in irgendeinem Film gehört. Insbesondere, wenn ihr Kusturica-Filme mögt. Denn das Lied heißt Chaye Shukarie, ist auch auf Roma. Und viel Spaß mit der Künstlerin, die heißt Esma Recepova. Und damit verabschiede ich mich auch mit dieser etwas ungewöhnlichen Folge, die eigentlich am 6. Mai hätte stattfinden sollen. Doch was soll's? Wer weiß, was ich am 6. Mai mache? Naja, wir können ja mal abstimmen. Also, wenn ich mehr als 10 E-Mails bekomme von Leuten, die sagen, ja, mach das, dann mache ich das. Und das steht für, ich gehe zu meinen Roma-Freunden und ich bete die mir mal live was vorzusingen und vorzuspielen und nehme das dann auf. Also 10 E-Mails, nicht 9, kann 11 sein, mehr, das ist mir auch egal. Auf jeden Fall, wenn es 10 oder mehr als 10 sind, dann mache ich das am 6. Mai. Und damit verbleibe ich und viel Spaß, verbleibe ich mit einem Servus, genau, man sollte den Satz immer beenden. Und viel Spaß bei Esma Recepova und das war's von mir, euer Ruben Vagabund. Shake it, shake it, shake it. so, mir ist noch was eingefallen, also sorry, das war jetzt noch nicht das Servus. Und zwar, die Frau heißt ja Esma Recepova und da solltet ihr was wissen, aber ich glaube, das gibt es auch im Deutschen. Ihr Nachname ist nicht Recepova, sondern Recep war ihr Vater. Und sie ist dann Esma von ihrem Vater, wenn ihr so wollt. Also sagen wir mal, wenn ihr Vater William wäre, dann wäre sie Esma von William. Oder Esma vom Ulf, egal. Auf jeden Fall, das wurde hier früher gemacht. Die Leute bekamen quasi, also, die kleine von. Und dann hieß die Recepova und alle nannten sie Recepova, auch wenn ihr Name Esma war. Und zwar jetzt nicht nur bei ihr, es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Und ich dachte, das wäre vielleicht erwähnenswert. Und damit verbleibe ich und wünsche euch einen schönen Tag und alles Liebe. Das war's von mir, euer Ruben Vagabund. Mobon kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kililan, kilil